Elche und Keiler stießen, mitten in der Großstadt Moskau. Das war der RSH-Report mit Cornelia Lindemann. Das Neueste aus aller Welt hören Sie bei RSH immer auf 5 vor. Don't know much about history. What a wonderful world this would be. RSH Extra. Radio Schleswig-Holstein. Mit Ines Barber und Christian Schröder. Where it began. Hier ist Radio Schleswig-Holstein. Sie hören das RSH Extra zum Thema Medien. Und die genaue Zeit, es ist jetzt 21.07 Uhr. Tja, also Christian, der hat gerade eine ganze Menge Fernmeldesatelliten vorgestellt. Ach ja, Ines, da gibt es dann noch den Intelsat 5, auch ein Fernmeldesatellit, dessen Programm nur über Kabel zu empfangen ist. Wirklich neu und inzwischen Zankapfel der Bundesländer ist der Satellit TV-Sat. Er ist nämlich so weit technisch entwickelt, dass man das bundesweit ausgestrahlte Programm ohne Kabel, also nur mit einer Spezialantenne empfangen kann. Auf diesem tollen Satelliten, er ist übrigens noch nicht am Himmel, gibt es 5 fernsehtüchtige Kanäle. Tja, und der Grund für das Gerangel zwischen den Ländern ist folgender. Die Länder sind als verfassungsgemäße Träger der Rundfunkhoheit für Vereinbarungen über die Nutzung von Satelliten für Rundfunkzwecke zuständig. Kurz, die Länder bestimmen erstmal den gesetzlichen Rahmen. Und weil der einheitlich sein soll, aber immer einer querschießt, gibt's natürlich Probleme. Vielleicht geht uns jetzt ein Licht auf mit Nena und dem Leuchtturm. Ich geh mit dir, wohin du willst. Radio Schleswig-Holstein, 21.10 Uhr. Sie hören unser Extra Medien. Und dazu gehört natürlich auch der Medienstaatsvertrag. Das Wort Medienstaatsvertrag ist mittlerweile ein Reizwort. Dieser heiß angestrebte Vertrag hängt nämlich ausdauernd in der Luft. Bis heute konnte keine Einigung gefunden werden. Der Hauptstreitpunkt ist das Ausmaß von Werbung in den per Rundfunksatellit ausgestrahlten Sendungen. Es gibt aber eine sogenannte Quotenregelung für die Länder. Jedes Land hat einen bestimmten Prozentsatz erhalten, der sein Recht auf einen Kanal bestimmt. Der Norden ist zuerst aktiv geworden. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin und kürzlich auch Hamburg haben sich zusammengetan. Hamburgs Bürgermeister Klaus von Donani. Wir haben einen Staatsvertrag im Norden zur Verteilung von Satelliten, obwohl ich eigentlich das zum heutigen Zeitpunkt nicht für richtig halte. Aber nachdem die Kollegen Albrecht und Barschel und Diebken in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Berlin der Meinung waren, dass man auch angesichts der Zusammenführung von Partnern im Süden, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, im Norden eine entsprechende staatsvertraglich abgesicherte Organisation schaffen sollte, war ich der Meinung, dass die norddeutsche Metropole Hamburg da nicht vor der Tür bleiben darf. Und ich habe sehr früh, schon vor einigen Jahren, mit den Kollegen Albrecht und Warschel darüber gesprochen, dass ich glaube, dass die Medienpolitik im Norden, sowohl was den NDR angeht, als auch was neue Veranstalter angeht, so weit wie möglich koordiniert werden muss, damit wir Gewichte gegen den Süden auch aus Standortgründen zusammenhalten können. Wir hören Radio Schleswig-Holstein mit dem Extra zum Thema Medien. Es ist jetzt 21.16 Uhr. Nach dem Norden wurde übrigens der Süden aktiv. Dort haben sich zusammengetan die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Ich wiederhole nochmal die Grundessenzen des Satellitenaufgebots. Fernmeldesatelliten strahlen zur Bodenstation, die dann per Kabel, das ist wichtig, also per Kabel, das Programm auf die Haushalte verteilt. Der neue, noch nicht arbeitende Satellit TV-Sat strahlt direkt. Das Fachwort hierfür ist terrestrisch. Ein schöner Zungenbrecher, nicht wahr? Mit Spezialantenne übrigens gut zu empfangen. Wie ist die Lage nun speziell im Norden? Feststeht, der Norden erhält einen Kanal. Welcher Sender, also ob da RTL Plus raufkommt oder vielleicht Sat.1, wohlgemerkt Sat.1 ist das Programm, nicht der Satellit. Also wer sendet, das steht noch nicht fest. Und dieses wird dann durch eine unabhängige Kommission entschieden. Ähnlich wie die ULR für das Land Schleswig-Holstein. ULR, ne? Schon mal gehört? Erkläre ich gleich. Aber erstmal Criss Cross. Radio Schleswig-Holstein, Sie hören unser Extra zum Thema Medien. Und bevor wir weitermachen, möchte ich mich bedanken. Denn hier war eben ein netter junger Mann und er hat dem Christian und mir, man glaubt es kaum, 2 Becher mit Eis reingebracht. Das ist natürlich was ganz Tolles. Vor dem Titel eben von Christopher Cross, der übrigens Poor Shirley heißt, habe ich von der ULR gesprochen. Sag mal Christian, was steckt hinter dieser Abkürzung? Vielleicht und lange Radio oder Ulmen lieben Regen? Die ULR, die unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen in Schleswig-Holstein, setzt sich aus Vertretern der gesellschaftlich relevanten Gruppen in Schleswig-Holstein zusammen. Die ULR vergibt die Lizenzen für Hörfunk- und Fernsehprogramme. Zurzeit wird über die Vergabe einer Fernsehlizenz auf dem Fernmeldesatelliten Intelsat 5 beraten, also Kabel-TV. Richtig schleswig-holsteinisch wird es aber erst, wenn auf dem neuen Rundfunksatelliten TV-Sat ein Kanal freigegeben wird. Innerhalb dieses bundesweit ausgestrahlten Programms gibt es dann nämlich lokale Fenster, je nach Bundesland verschieden, versteht sich. Kabelseher und Hörer gibt es in Schleswig-Holstein inzwischen in 46.000 Haushalten. Wer jetzt glaubt, Radio Schleswig-Holstein kommt per Satellit, denkt nicht schlecht, aber es ist anders. Dr. Volkram Gebel, Vorsitzender des Vorstandes der ULR, erklärt, weshalb es RSH auf UKW gibt. Das Programm von Radio Schleswig-Holstein erreicht auf ganz herkömmlichem Weg die Hörer, nämlich über die Luft. Die Tonsignale werden von Sendern, die auf der Erde installiert sind, ausgestrahlt. Dies ist möglich geworden durch eine Erweiterung des UKW-Spektrums auf 104 MHz durch die Genfer Konferenz Ende 1984. Wir trotzen der blanke Hans-Nordsee-Teich und wie sie droht. Ich muss leider das Programm einmal unterbrechen, und zwar gibt es einen Geisterfahrer. Eine Warnung für Autofahrer, die auf der A23 von Itzehoe nach Hamburg fahren. Zwischen den Anschlussstellen Pinneberg Süd und Krupunder kommt Ihnen auf Ihrer Fahrbahn ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie ganz rechts, überholen Sie nicht. Sobald die Gefahr beseitigt ist, wird RSH Sie wieder benachrichtigen. Radio Schleswig-Holstein, genau 9:30 mit Wetter. Und zwar neue Werte liegen uns vor. Das war ein ganz fieser Ton, das hat aber nichts mit dem Wetter zu tun. Das Wetter bleibt trotzdem bestens. Und zwar heute Nacht zwischen 11 und 15 Grad. Morgen früh wird es wieder sonnig, warm und trocken mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. An der Westküste gibt es zuerst noch etwas Nebel, aber im Laufe des Vormittags wird es zunehmend sonniger. Achtung Autofahrer, soeben informiert uns die Polizei. Sie ist nämlich die Straße abgefahren. Der Geisterfahrer auf der A23 zwischen Pinneberg Süd und Krupunder hat Gott sei Dank seinen Irrtum erkannt und ist runter von der Autobahn. Tender is the night, das sagt Jackson Browne. Zärtlich ist die Nacht. Ich hoffe, das können Sie von Ihrem Zuhause auch sagen. Sie hören Radio Schleswig-Holstein. Es ist jetzt genau 21 Uhr und 34 Minuten. Und zwar hören Sie unser Extra zum Thema Medien. Die schleswig-holsteinische FDP plant für die Zukunft noch mehr Radios. Was genau? Dazu der Landesvorsitzende der FDP, Dr. Wolf-Dieter Zumfort. Die Position der FDP war immer, wir brauchen nicht nur einen privaten Sender, der den landesweiten Rundfunkanstalten Paroli bietet, und das macht Radio Schleswig-Holstein, sondern wir sind einen Schritt weiter gegangen, haben gesagt, wir brauchen, und wir halten es für sinnvoll, generell auch einen regionalen Rundfunk, zum Beispiel einen Sender Flensburg oder einen Sender Kiel oder ein Radio Husum, um mal drei Beispiele zu nennen. Und ob das nun Ihre Rundfunkanstalt macht oder ob da noch andere Private zugelassen werden und dadurch zusätzlicher Wettbewerb entsteht. Das ist dabei eine Sache, die sich hinterher ergeben kann. Melanie mit ihrem guten alten Nickel-Song. Radio Schleswig-Holstein, es ist jetzt 21.38 Uhr und Sie hören unser Extra zum Thema Medien. Und also bevor ich hier weitermache, muss ich Ihnen noch erzählen, was der Christian macht. Das ist vielleicht ein Anblick. Der sitzt hier und isst Eis und Eis, der hat's gut. Deshalb sage ich nämlich auch nichts mehr. Naja, mit vollem Mund, Christian, spricht man ja auch nicht, zumindest nicht bei Radio Schleswig-Holstein. Trotzdem, wir wollen wissen, was unser Ministerpräsident Dr. Uwe Barschel von 9 weiteren Hörfunkprogrammen hält. Soweit es sich um Hörfunkprogramme handelt, haben wir ja mit der Freigabe der Frequenz 100 bis 104 für Radio Schleswig-Holstein im Grunde ein flächendeckendes zusätzliches privates Hörfunkprogramm. Später wird vielleicht 104 bis 108 noch einmal dazukommen. Die Frage, ob Low Power in Anführungszeichen, jetzt wird es technisch ganz kompliziert, Hörfunkprogramme für einzelne Orte möglich sind, ist eine technische Frage, die bisher von der Bundespost verneint worden ist. Ja, wenn sie wüsste, was sie wollte, das waren die Bengals. Es ist jetzt 21.42 Uhr und, na, genau, 21.43 Uhr, meine Güte, die Zeit rennt. Sie hören immer noch Radio Schleswig-Holstein. Am Mikrofon Ines Bauer, vorhin haben Sie auch den Christian gehört, den hören Sie auch sicherlich nochmal. Und zwar unser Medienextra. Tja, und der Oppositionsführer Björn Engholm hat ganz spezielle Erwartungen an Radio Schleswig-Holstein. Meine erste Erwartung ist, dass Radio Schleswig-Holstein als private Veranstaltung sich nicht abhängig macht von bestimmten Interessengruppen, auch nicht von bestimmten Parteien. Das heißt, wenn Radio Schleswig-Holstein eine Chance haben will, muss dieses Radio regierungsunabhängig sein, ebenso wie oppositionsunabhängig. Es darf nicht die Fehler machen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit der Politik gemacht hat. Also sozusagen auf einen Schwarzen, einen Roten oder auf zwei Schwarze, einen Roten. Dies macht Rundfunk kaputt. Radio Schleswig-Holstein, 21.47 Uhr. Und es wird Zeit, dass der Christian und ich hier den langen Schuh machen, denn die Sendung, wie hieß unsere Sendung noch, Christian? Ach ja. Medien. Medien, meine Güte, das war einfach zu viel. Unsere Sendung RSH Extra Medien ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, ich hoffe, Sie haben etwas begriffen. Wenn Sie also jetzt schon wissen, den Unterschied zwischen einem Fernmeldesatelliten und einem Rundfunksatelliten, ich würde mich freuen, ich glaube, der Christian auch. Ja, und das war's mit Ines Barber. Und Christian Schröder. Und da sitzt auch schon einer hier im Cowboyhut, das ist jetzt was ganz anderes. Helmut, was gibt's heute? Hallo Ines, ja, ich stoße mich da und hier. Was? Mit dem Hut am Mikrofon. Mit dem Cowboyhut natürlich. Na gut. 11.48 Uhr, RSH. Mike and the Mechanics, all I need is a miracle. Alles, was wir brauchen, es ist ein Wunder und das ist heute geschehen. Hier im Norden ist dein Land. Du lebst ja gerne hier. Seen, Inseln, Meer und Strand. Der Wind hofft über Stärke 4. Dein Land ist Schleswig-Holstein. Zwischen Nordsee und Ostsee. Hier kann Alltag wohl auch sein. Mit dem richtigen Dreh. Neue Töne für den Norden. Schleswig-Holstein. RSH macht Laune pausenlos. Das Musikpaket ist riesengroß. Auf UKW, da sind wir prima drauf. Der Norden dreht auf. Der Norden. 21.56 Uhr, Zeit für den Report. Mit Cornelia Lillelund. Okay. Lech Walesa darf nicht zur Internationalen Friedenskonferenz nach Rom. Statt seiner fahren offizielle Regierungsvertreter...